Musik von Papa Wemba aus Zaire, dem zweitgrößten Land Afrikas. Man nennt sie Rumba, ein Stil, der mit seinen unzähligen Varianten seit mehr als 30 Jahren fast den ganzen schwarzen Kontinent beherrscht. Von Dakar bis Abidjan, von Nairobi bis Kinshasa ertönen Rumba-Klänge rund um die Uhr und man sucht dort vergebens nach einer Alternative, die noch mehr Tanzbarkeit bietet. Diese einzigartige Herrschaft der sogenannten Kongo-Zaire-Musik begann Anfang der 50er Jahre, als die Kolonialisten aus Belgien in Leopoldville, der Hauptstadt von Belgisch-Kongo, das Radio installierten und man von da an diesen Spot hören konnte. Allô, allô. Bakongo. Bangala. Banuba. Waswahili. Warundi. Wanyarwanda. Radio Congo Belge, je vous appelle de Léopoldville, la capitale du Congo Belge. In jener Zeit hatte sich eine nicht unbedeutende Industrie in Leopoldville entwickelt, die zu einer relativ hohen Verstädterung geführt hatte, ein Phänomen, das auf der anderen Seite des Kongo-Flusses in Brazzaville, wo die Franzosen die Macht ausübten, auch festzustellen war. Beide Städte hatten die gleiche Sprache, den Lingala, und waren von den weißen Machthabern künstlich getrennt. Dort entwickelte sich der ökonomische und auch kulturelle Boden mit all den Ingredienzen der Großstadt, zum Beispiel dem Nachtleben mit seinen Bars, Clubs und der Prostitution. Die bis dahin ländliche Bantu-Bevölkerung musste sich entsprechend umstellen und damit auch ihre Musik. Vom Dorf zur City hatte sie ihre eigentliche Funktion verloren und verlangt wurde jetzt Unterhaltung. Durch die Grammophon der Kolonialherren wurden bald kubanische Musikstile besonders bekannt und beliebt, die in den 30er Jahren bereits Europa erobert hatten. Oft kamen sie allerdings etwas verfremdet nach Afrika an. Und so konnte zum Beispiel Tino Rossi, Sänger und Filmstar aus Korsika, eine erstaunliche Popularität am Ufer des Kongo-Flusses genießen. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Son rythme doux nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Absan Montuno, Guajira, Cha-Cha-Cha, aber auch Merengue, Bolero oder Begin. Alle Genres kamen bei der neuen urbanen Bevölkerung schnell gut an. Musikalisch hatten sich die kubanischen Tanzformen weit von irgendeiner afrikanischen Ursprungsform fortentwickelt, aber die perkussiven Rhythmusformen schwarzafrikanischer Musik waren erhalten geblieben. Von allen kubanischen Tänzen gefiel den Einheimischen die Rumba allerdings am besten. Die Erklärung dafür liegt laut Musikethnologen in der Ähnlichkeit mit den Hüftbewegungen und Tanzschritten der Maringa, einem weit verbreiteten afrikanischen Tanz in den Arbeitercamps der 20er Jahre. Dazu boten die Grundstrukturen dieser kubanischen Stile viel Freiraum für ein Instrument, das den Bantu besonders am Herz liegt, für die Gitarre. Leute aus westafrikanischen Küstengebieten hatten das Instrument mitgebracht und in Windeseile eroberte sich die Gitarre einen festen Platz. Schon erstaunlich war die Anpassungsfähigkeit und die Kombinationsgabe der Kongolesen, wenn es darum ging, fremde Musikelemente zu integrieren. Das zeigte bereits 1956 der 17-jährige Luambo Makiadi alias Franco mit seiner ersten Single On entre OK, on sort K.O. Yemba, kutikanga na binarumba, bina, bangonga na moni bana, okemba, yele mazilinga ye. Kutikanga na yemba zembo, kutikanga na binarumba, bangonga na moni bana, okemba, yele mazilinga ye. Ebeteli ya bana, oke, eyembeli ya bana, oke, ae, bayokani ye. Ebeteli ya bana oke Eyembeli ya bana oke Ae bayo kanie Oke chari omba Un autre OK en sort KO von Franco mit seiner Band OK Jazz, eine der ältesten Aufnahmen, die uns heute aus Kinshasa, damals Leopoldville, zugänglich ist. Wie fast alle Singles aus dieser Zeit wurde sie von Papa Dimitriou, einem der vielen griechischen Geschäftsmänner Brazzavilles und Leopoldvilles, produziert. Besonders stark stand Franco am Anfang seiner Karriere unter dem Einfluss von Joseph Cabasselli, einem Sänger, dessen Gabe für den Gesang von weißen Missionaren in einer Kirche entdeckt worden war. Cabasselli, auch Le Grand Calais genannt, gilt heute als der Vater der modernen zairischen Musik. Er ist verantwortlich für die massive Aneignung des afrokubanischen Sounds, zum Beispiel des Cha-Cha-Cha, dessen Rhythmus er 1960 benutzte, um den Unabhängigkeits-Cha-Cha zu komponieren. Indépendance Cha-Cha, die Hymne einer hart verdienten Unabhängigkeit nach 52 Jahren belgischer Kolonialherrschaft. Damit entsteht in Leopoldville eines der ersten politischen Lieder des Kongo Zaïres, dessen perlende Gitarrenklänge von Dr. Nico ganz Schwarzafrika beeindruckend werden. Indépendance Cha-Cha, tous oubliés, Moti Kwanza, Cha-Cha, Toubakini. Cha-cha, va gagner, oh. On y panda, cha-cha, tout soumis. Cha-cha, tcha va gagner au bout. On y panda, tcha tcha, tous oubliés. Pas qui dit indépendance, tcha tcha, tous oubliés. In den 60er Jahren trat die Kongo-Rumba ihren Siegeszug durch ganz Afrika an. In frankophonen Ländern natürlich, aber auch in den englischsprachigen wie Ghana oder Kenia. Anders als der westafrikanische Highlife verkörpert die Rumba vielmehr die afrikanischen Roots, vor allem seitdem die Musiker immer mehr einheimische Instrumente einsetzen. Dazu kommt auch die gewaltige Energie, die diese Musik ausstrahlt und die Lust der Instrumentalisten und Sänger im Studio, keine Langeweile zu verbreiten. Dies wird auf unzähligen Aufnahmen von der Band African Fiesta dokumentiert, die mit den Gitarristen und Sängern Rochereau, Dr. Nico und seinem Bruder Desho die größte Konkurrenz für die allmächtige OK Jazz bildete. Kanti na kitesu na yo, beto kele mbote mingi Beno banda na ngemba, kamarade show, kele mbuna beno mkunga mosi Kukuma na kama Rochereau. In den 60er Jahren und im Zug der Reafrikanisierung der Musik begann die Rumba die verschiedensten Veränderungen durchzumachen. Der Einsatz neuer Instrumente verursachte rhythmische und harmonische Variationen, die sich in einer ganzen Reihe von Tanzstilen niederschlugen. Aber ob Karakara oder Kirikiri, Boucher oder Mobilet, Soukous oder wie heute der modische Kwaza Kwaza, die Basis, die Wurzel war und blieb die Rumba. In Zaïr oder in Kongo, wo der Musik eine große Rolle zugeteilt wird und wo die Stars einen ungeheuren Einfluss auf die Jugend haben, ist die Rumba veränderungsfähig, aber letztendlich geht man mit ihr sehr vorsichtig um. Ray Lema, einer der kreativsten Musiker von Zaïr, äußert sich zu diesem Thema besonders ernst. Quand on parle de musique, il faut d'abord faire la différence entre un blanc qui dit musique et un africain qui dit musique. Parce que je me suis rendu compte qu'à la base, on ne parle pas de la même chose. Au Zaïr en particulier, c'est un jeu social. C'est une musique qui est destinée au tibia. Oui, quand on fait la musique zaïroise, vraiment, je me souviens des répétitions. Nous pensons au tibia et aux fesses des gens. Et puis, quand le piège est bien tendu, ça rate jamais. Hein. Wenn man von Musik redet, sagt Ray Lehmer, muss man darauf achten, wer da spricht. Ob da ein Afrikaner oder ein Weißer ist. Es ist mir nämlich aufgefallen, dass wir nicht von der gleichen Sache sprechen. Ganz besonders in Zaire gilt Musik als ein Gesellschaftsspiel. Außerdem muss man wissen, dass bei uns die Musik für die Beine gemacht wird. Ich kann mich an die Proben in Kinshasa erinnern. Wir dachten an die Beine und an die Hintern der Leute. Und ich kann es behaupten, es ist wie eine Falle. Wenn sie steht, sie funktioniert jedes Mal. Im Laufe der 60er Jahre entpuppten sich Franco mit seinem OK Jazz und die African Fiesta von Rochereau als die wahren Stars und Tanzmagier von Leopoldville. Während Rochereau mit dem Einsatz von drei Gitarren eine sehr offene Auffassung der Rumba zeigte, pflegte Franco seinen eigenen und mehr afrikanischen Stil. Irgendwo dazwischen bewegte sich Dr. Nico mit seinem eigenen Orchester. Anfang der 70er Jahre und trotz der Erfahrung und des Talents von Rochereau und Franco war es um die Rumba etwas ruhiger geworden. Die Stücke der Altmeister liefen immer nach dem gleichen Schema mit immer wiederkehrenden Bläser- und Gitarrenlinien. Der Grundrhythmus war allgemein etwas langsamer und die Stücke länger geworden. Der Publikumzuspruch für die Rumba basierte fast nur auf den Texten. Die berühmtesten Musiker waren nämlich auch wegen ihrer Schilderung des gesellschaftlichen Alltags besonders beliebt. Die Sänger galten als die Chronisten ihrer Zeit. Aber anders als amerikanische oder europäische Liedermacher beschränkten sie sich auf ein und dasselbe Thema, die Beziehung zwischen den Geschlechtern. In alte Macho-Manier kriegten in den Songs die Frauen ihr Fett weg und noch 1970 gab es keine Sängerin, die die Chance erhalten hatte, den weiblichen Standpunkt zu äußern. Nun tauchte Anfang der 70er Jahre eine neue Generation von Musikern auf, die der fast unbeweglich gewordenen Rumba neue Impulse geben wollte. Kaum war der General Mobutu ohne Gegenkandidat zum Staatspräsident wiedergewählt worden und hatte seine Authentizitätskampagne, eine Afrikanisierungspolitik, eingeleitet, da entfachten Studenten aus gutbürgerlichen Familien eine Art musikalische Revolution. In wilder Manier und mit Hilfe von lauten elektrisch verstärkten Gitarren und Schlagzeugen brachten sie mit der Tradition der süßen Rumba. Sie nannten sich Saiko Langa Langa, fingen ihre Stücke ganz nach altem Muster an und setzten dann geschickte Tempowechseln ein. Na bomo ina na zelela kase bomo ika na salama solelo na kei. Und aggressiver klang die Rumba plötzlich, wenn sie von Saiko Langa Langa gespielt wurde. 1971, als Mobutu Leopoldville in Kinshasa und Belgisch-Kongo in Zaïre umbenennt, bezeichnet man die Musiker dieser Band als Hippies. Mit diesem etwas wilden Stil, wo vieles durcheinander geht und wo auf Bläser verzichtet wird, bringt die Band neues Leben in die Rumba. Saiko Langa Langa wird in ihrer Urbesetzung nicht lange bestehen, aber die Gruppe gilt heute noch als Talentfabrik der kongo-sairischen Musikszene. Es bedurfte der Dienste des Drehbuchautors der Fernsehserie Dallas, um den genealogischen Baum von Saiko Langa Langa und seiner Splitterbesetzung zu rekonstruieren, aber noch heute benutzen die meisten Bands Zaïres die ursprünglichen Ideen des Langa Langa-Clans. Das heißt, die Verstärkung und die Erweiterung der Rhythmen, den Tempowechseln, den kräftigen Einsatz der Gitarren und die sogenannte Animation durch mündliche Ermunterung des Publikums. All diese Mittel bestimmen heute noch die kongo-zairische Musik. Yo, Zali mwasi ya libota klingt 16 Jahre nach ihrer Gründung die Rumba von Saiko Langalanga. Der größte Unterschied zu früher ist, man hört es deutlich, die Soundqualität. Seit Anfang der 80er Jahre unternehmen nämlich die meisten Musiker Zaires oder Kongos die Reise nach Paris oder Brüssel, um ihre Platten aufzunehmen, wenn sie noch nicht in Europa residieren. Kinshasa verfügt über zwei kümmerliche 8-Spur-Studios, Brazzaville dagegen über ein exzellentes 24-Spur-Studio, aber die europäischen Metropolen bieten natürlich viel mehr an technischer Raffinesse. Von dort aus wird auch das ganze Geschäft mit der Rumba abgewickelt. Da sitzen die Produzenten, die Plattenfirmen, die besten Studiomusiker und Paris und Brüssel beherbergen auch ein zusätzliches, aber unverzichtbares Element für den Kongo-Zaire-Musiker, die Edelboutiquen, wo für teures Geld Kleidung und Schuhe der besten Marken gekauft werden. Wer nicht gestylt ist, kann nämlich heute die Hoffnung begraben, sich musikalisch durchsetzen zu können. Der Musiker muss gleichzeitig Trendsetter in allen Stilfragen sein. Kuetu, ein Stück von Papa Wemba, dem berühmtesten Sapeur, spricht bestgestylte Typ der kongo-zairischen Musik. Papa Wemba ist Gründungsmitglied von Saiko Langalanga und wohnt seit ungefähr 3 Jahren in Paris. An seiner Musik zeigt sich einer der wesentlichen Veränderungen, die der Pariser Schmelztiegel mit sich bringt und die das Tempo betrifft. Zwar ist Kinshasa mit seinen 4 Millionen Einwohnern eine große Stadt, aber dort tanzt man auf einem gemäßigten 120er Tempo. Paris dagegen kennt noch mehr Hektik und der kongo-zairische Dancefloor erreicht dort in der Regel ein 130er oder 140er Tempo. Um in Paris Erfolg zu haben, hat Papa Wemba das Stück Bakwetu neu aufgenommen und der Unterschied fällt gewaltig auf. Bali bango le le le bali bango Die zweitgrößte Auswirkung von Paris auf die Rumba, aber auch auf viele andere Musikgenres Afrikas, ist die immer prägnante Einbeziehung von erfolgreichen Dancefloor-Trends. Der Zouk aus Martinique und Guadeloupe zum Beispiel wurde nach der 86er Tournee der Gruppe Kassav in Afrika sofort in die Rumba eingeschleust. Niboma und Pepe Kale machten daraus das Stück Zouké Zouké. Eins brauchte die kongo-sairische Rumba nicht auf den Plattenmarkt zu schauen, um in ganz Schwarzafrika erfolgreich zu sein. Aber fast 40 Jahre nach ihrer Entstehung ist die Konkurrenz groß geworden. Um auf dem internationalen Markt ihren Erfolgskurs zu halten, bleibt ihr nichts anderes übrig, als alle möglichen Einflüsse aufzusaugen. Dennoch scheinen Brazzaville und noch mehr Kinshasa unerschöpfliche Musikerreservoirs zu sein, die der Rumba eine noch lange Zukunft in der Hierarchie der afrikanischen Popmusik sichern können. Die Voraussetzung dafür sehen viele in der intelligenten Vereinigung einer enorm reichen Folklore mit der modernen Technologie. Ray Lema, früher Leiter des Nationalen Ballets Zaïres, arbeitet in Paris an dieser Synthese. Er glaubt daran, dass die Afrikaner aufgrund ihrer Herkunft und ihres Werdegangs mit Hilfe des Computers einen erstaunlichen Musikcocktail komponieren werden. Das Rezept, meint er, besteht darin, in kleinen rhythmischen Einheiten zu denken. Ich kann mich auf diese Maschinen stützen, weil meine Musik wie eine Maschine konzipiert ist. Die interne Philosophie unserer afrikanischen Musik ist wie eine Maschine. Es sind kleine Teile, die aufeinander einwirken. Es sind keine großen Harmonien, nein, es sind kleine Elemente, die durch Artikulationen von Menschen lebendig werden. Auf Maschinen zu komponieren, das war mir als Afrikaner geradezu bestimmt, weil ich endlich über ein Gerät verfüge, womit ich unsere verfeinerte Musikwelt dekodieren kann. Parce que ils m'ont enfin donné un moyen de décrypter cette science sophistiquée que la nôtre. Zongi, Cali.